Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin im Jahr 2022. Ist das die erste hier auf den freien Radios in Berlin und Brandenburg? Am Mikrofon begrüßt euch ganz herzlich Markus. Heute in der Sendung. Ja, wie so oft mittwochs um 16 Uhr auf diesen Frequenzen beschäftigen wir uns mit Themen, die in vielen Medien, selbst in freien Radios, selten vorkommen. Und das sind Kämpfe gegen Gefängnisse, Kämpfe in Solidarität mit Gefangenen und letztendlich der Kampf um eine befreite Gesellschaft. Wir haben mal einen kleinen Rückblick oder Überblick erstellt, was um Silvester rum bundesweit, aber auch überregional passiert ist. Natürlich haben wir hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir wollen uns heute in der Sendung damit beschäftigen. O-Töne gibt es natürlich von dem Berliner Silvester zum Knast-Demonstration, die ja, Silvesternacht stattfand und um 12 Uhr an der JVA Lichtenberg, das ist ein Gefängnis für Frauen, antraf. Und dazu gibt es ein bisschen Musik. Ich hoffe, euch gefällt's. Los geht's. We'll be right back. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. Oh, oh. Es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle! Es fehlen die Gefangenen! Am Silvesterabend 2021 versammelten sich knapp 300 Menschen am U-Bahnhof Frankfurter Allee beziehungsweise am Eingang zum Stadtbezirk Lichtenberg und starteten eine Demonstration zum Frauenknast in Lichtenberg. Gekommen waren auch viele PolizistInnen, die nicht nur den Verkehr regelten, sondern immer wieder darauf hinwiesen, dass Silvester auf Demonstrationen irgendwie ihrer Meinung nach nicht geböllert werden darf und deswegen die Demo immer wieder angehalten und verzögert wurde. Trotzdem erreichte sie pünktlich um 24 Uhr das Gefängnis in der Alfriedstraße, ein Gefängnis für Frauen. Das Charakteristische an dem Gefängnis ist, dass es keine Zellen, Fenster nach außen gibt, sondern alle nur zum Innenhof gehen, weswegen enormer Lärm besonders wichtig ist, wenn Demonstrantinnen und Demonstranten Gefangene grüßen wollen zum Neujahr. Das versuchte die Polizei immer wieder mit dem Verweis auf Böllerverbote zu unterbinden. Aber so ganz ist es nicht gelungen und ihr hört im Folgenden einige Eindrücke von dieser Demonstration, Redebeiträge, Parolen und was sonst noch so war. Los geht's. Bereits beim Auftakt an der Frankfurter Allee gab es einen Redebeitrag von Frimomia Berlin. Freedom All. Wir grüßen die diesjährige Silvester zum Knastdemo und wir grüßen alle Gefangenen in der JVA Lichtenberg. Trotz Corona und der überwiegend grässlichen Gesamtlage vergessen wir niemals diejenigen, denen die bürgerliche Gesellschaft ihre härteste Ignoranz und Gewalt zeigt. Den Gefangenen. Gefängnisse dienen dazu, eine gesellschaftliche Ordnung aufrechtzuerhalten, auf die wir uns niemals freiwillig geeinigt haben. Die verständliche Wut über unsere Ausbeutung und die gewinnorientierte Zerstörung unserer sozialen und ökologischen Lebensgrundlagen bleiben auch den Konzernen und ihren ausführenden Regierungen nicht verborgen. Sie wissen, dass sich ihre Herrschaft permanent ausbauen und sichern müssen, denn sie ist nicht nur in Berlin auf Sand gebaut. Hunger, Wohnungs- und Obdachlosigkeit, fehlende Teilnahme und Vereinzelung sind logische Konsequenzen für diejenigen, die in der patriarchal-kapitalistischen Konkurrenzordnung nicht mehr mithalten. Wir alle wissen, was die bürgerliche Gesellschaft für uns am Ende einer langen Sanktionskette bereithält, wenn wir nicht mehr mitmachen wollen oder können. Gefängnis. Besonders hart trifft es alle, denen die bürgerliche Gesellschaft grundlegende Bürgerrechte verweigert und dazu mit Abschiebung bedroht. Während Waffenkonzerne und Immobilienspekulantinnen völlig legal Rekordumsätze einfahren, sogenannte Sicherheitskonzerne und mediale Inszenierungen aller möglichen Bedrohungsszenarien Großaufträge für Überwachung und Bespitzelung vom Staat erhalten und rechte Mobs uns mit ihrem Unverständnis der Welt zum Beispiel auf Corona-Demos angiften, gibt es aber auch viele, die sich dagegen stellen und laut und deutlich Nein sagen. Und es gibt auch immer manche, die weitergehen, alles dafür geben, dass sich die Verhältnisse ändern. Repression und Knast ist die Antwort der Herrschenden darauf. Die befreite Gesellschaft, in der Privateigentum, Ausbeutung und patriarchale und rassistische Konkurrenz keine Rolle mehr spielen, beginnt immer dann, wenn wir uns über unsere eigene Rolle bewusst werden, unsere eigenen Privilegien hinterfragen und mit anderen gemeinsam überwinden. Vergessen wir dabei niemals diejenigen von uns, die es bereits erwischt hat. Stärken wir die Gefangenen und damit uns selbst. Halten wir Kontakt, verbreiten wir Bewusstsein über das Leben im Knast und unterstützen wir alle kämpfenden Gefangenen. Ihr Kampf drin ist der gleiche wie draußen. Free Lina, free Leonard Peltier, free Mumia, free them all. Freiheit für alle Gefangenen. Die Demo setzte sich dann zügig in Bewegung. Es waren viele Leute, die von Fenstern aus das beobachteten. Relativ wenig Leute im Vergleich zu anderen Jahren, die auf der Straße waren. Denn ob es die Pandemie, die Böllerverbote oder was auch immer war, jedenfalls haben viele Leute es vorgezogen, nicht auf der Straße Silvester zu feiern, wie das sonst vergleichbar in anderen Jahren auch entlang dieser Demo-Route durch Lichtenberg war. Es gab sogar hier und da Verwechslungen, dass Leute vom Balkon riefen, schämt euch, weil sie dachten, das wäre eine Corona-Leugner-Demo, als Leute ihn dann zurückrufen, ist eine Anti-Knast-Demo und alle tragen Masken und halten Abstand, haben sich die Leute entschuldigt, ich habe diese Situation beobachtet, aber es ist schon erschreckend zu sehen, dass Menschen glauben, wenn sie eine Demo sehen, dass es eine rechte Corona-Leugner-Demo sei, also irgendwas muss sich da ändern, aber das nur am Rande bemerkt. Jedenfalls zog die Demo dann durch einige Straßen im Lichtenberger Kiez. In einer Eckkneipe standen ein paar Faschisten am Rand, die, ja, ich weiß nicht, ob sie sonderlich beeindruckt waren oder betrunken, auf jeden Fall irgendwie ziemlich dusselig da das Ganze kommentierten. Wie auch immer, die Leute haben sich nicht weiter irritieren oder ablenken lassen, denn das Polizeiaufgebot war doch sehr massiv und hätte sich über Vorwände, die Demonstration frühzeitig zu beenden, wahrscheinlich gefreut. Ich habe keine Ahnung, was die Motivation einzelner Menschen sind, warum sie sowas nicht weiter kommentieren. Jedenfalls zog die Demo weiter zur JVA und erreichte wirklich in allerletzter Minute um 23.59 Uhr die JVA in der Alfredstraße. Vor der JVA für Frauen in Lichtenberg gab es dann eine längere Kundgebung, es wurde auch Musik gespielt, Leute tanzten, es wurden viele Parolen gerufen, wie ihr hier schon hören könnt, und auch verschiedene Redebeiträge in Deutsch und Englisch gehalten. Einen möchte ich hier noch vorspielen, und zwar handelt es sich um die Antifaschistin Lina, die in Sachsen seit über einem Jahr festgehalten wird und wo ja gerade auch ein verzweifeltes Verfahren der Staatsanwaltschaft in Sachsen läuft, hier eine terroristische Vereinigung im Bereich Antifa zu etablieren. Es ist ganz klar, was in Sachsen los ist, aber trotzdem ist es natürlich unheimlich wichtig, dass die Betroffenen davon Solidarität erfahren, und hier ein Bericht über Lina. Die Freundin und Gefährtin Lina ist nun seit über einem Jahr in Haft. Sie wurde am 5. November 2020 verhaftet und mit dem Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Untersuchungshaft in der JVA Chemnitz gesperrt. Das Verfahren gegen sie und drei weitere Angeklagte wird vor dem Oberlandesgericht Dresden verhandelt, und sie wird seit September diesen Jahres zweimal wöchentlich auf diese Bühne gezerrt, um ein Exempel an ihr und den anderen zu statuieren. Die Besonderheit in diesem Fall ist die Rolle, die sie Lina zuschreiben. Als einzige Frau unter 10 Beschuldigten und 4 aktuell Angeklagten wird sie zur Anführerin stilisiert. Der laufende Prozess wird von einer medialen Hetze begleitet, die nur noch vom offenkundigen Verurteilungswillen der Justiz getoppt wird. Die Ermittlungsarbeit der Soko Links in Sachsen basiert auf den gleichen sexistischen Stereotypen, die der Großteil der Presse propagiert. Auch die Übernahme des Verfahrens durch den Generalbundesanwalt verdeutlicht, wie sehr sich die Repressionsbehörden nach einem Erfolgserlebnis sehen. Zu diesem Zweck konstruieren sie Vereinigungen, die Hierarchien implizieren, jenseits jeden Verständnisses für libertäre Ideen und unsere Ablehnung von Autoritäten. Lina wird angeklagt, weil sie ihr vorwerfen, Nazis angegriffen zu haben. Nicht nur irgendwelche Nazis, sondern Kader in einem Umfeld, in dem sie sich sicher fühlen können und sogenannte national befreite Zonen aufbauen, wenn wir nicht agieren und sie in ihren Komfortzonen attackieren und ihnen eben diese Sicherheit nehmen. Sie werden geschützt von diesem Staat und vor allem von ihren Kameraden in den Sicherheitsbehörden, die unsere GefährtInnen verfolgen, sie observieren, durchsuchen, einsperren und alles, was sie in Erfahrung bringen können, an Nazis außerhalb der Behörden weitergeben. In diesem Konglomerat rechter, autoritärer, faschistischer Scheiße verwundert es nicht, dass eine Frau, die Gegengewalt ausübt, besondere Aufmerksamkeit erfährt und in den Fokus gerückt wird. Jeder Angriff auf Nazis, an dem eine Frau beteiligt gewesen sein soll, wird Lina zugeschrieben, ohne zu sehen, wie viele von uns auf den Straßen sind, Hämmer, Steine, Plakate und Feuer in unseren Händen halten, um gegen ihre faschistische Weltordnung aufzubegehren. Die eine, die sie gefangen halten, ist eine von uns und es könnte jede von uns sein. Sie glauben nicht, dass wir viele sind und wir alle in offener Feindschaft mit dem System gegen eben dieses kämpfen. Nazis zu boxen, Banken zu enteignen und Institutionen des Kapitalismus zu zerstören, sind notwendige Handlungen, um der Freiheit ein Stück näher zu kommen und diejenigen, die handeln, scheißen auf Geschlecht und Hierarchien. Eine von uns ein Jahr lang einzusperren und wöchentlich zu exponieren, ist ein weiteres widerliches Instrument der Repressionsbehörden, um uns einzuschüchtern und unsere Freundin zu isolieren. Das Ziel der Repression ist die Isolation, die Einschüchterung, die Spaltung einer Bewegung und der kämpfenden Individuen. Wir lassen uns nicht einschüchtern und spalten. Wir solidarisieren uns mit allen Gefangenen gegen die Isolation und senden kämpferische Grüße hinter die Mauern, die es zu durchbrechen gilt. Freiheit für Lina, Freiheit für alle Gefangenen. Ja, soweit einige Eindrücke von der Demonstration am Silvesterabend in Solidarität mit Gefangenen und für die Abschaffung von Gefängnissen und Kapitalismus. Wer weitere Informationen sucht zu dieser Berliner Demo, es gibt eine Blog- oder Webseite auf nostate.net, die heißt Silvester zum Knast, also silvesterzumknast.nostate.net. Da ist zum Beispiel auch der sehr lesenswerte Aufruf zu dieser Demonstration veröffentlicht. Und vielleicht folgen da ja in naher Zukunft auch noch weitere Berichte, Fotos oder schaut einfach mal selber nach. I remember getting intimidated and busted at age 13 by the police. I remember my friend Tate Bryan shot in the back in Tampa, Florida for his first offense burglary. I remember the police firing into crowds and killing children because they were the wrong color. I remember the narcs in my high school trying to set me up for a big fall. I remember the police bringing dogs into our school and snipping away my rights. The police is the Klan, it's the mafia, and they're all on the police state, and they're out for me, and soon they're gonna be out to get you. So you better keep going if you know it's good for you, and take your stand. I remember when I first went to school and said, don't be a jumper, don't be a fool, pledge your allegiance to the red, white, and blue. There's an expensive number for you to say, fuck our lunch, only have one. Watch them die in the heat of the sun, take out the bullet, policeman's gun, not like it could make it away. In the USA, you gotta take a chance, the Klan are staying free. The city's the land of living, they're trying to make a dead man out of me. I remember when I first hit the road, I worked for the lens of the money I owed. Came to Austin, knocked my door, crossed the floor, now I'm running some more. City didn't get me, ain't happened yet, burning my fingers, last cigarette. It's time to remember, it's time to forget, stuff I can do to get away. To the USA, I gotta take a chance, plan on staying free. You call this the land of the living, they're trying to make a dead man out of me. I remember, I was starting to hurt how a man's supposed to be about his freedom of bird. Closed in prison, finally dead, meantime living with a price in the head. Wonder if there's a place to be, all right, country, a fellow like me. Names of paper, face on sea, nothing I can ever get away. In the USA, you gotta take a chance, plan on staying free. They call us the land of the living, they're trying to make a dead man out of me. Radioaktiv Berlin, rund um die Uhr zu hören, zusammen mit anderen Sendungen von Studio Ansage im Internet-Livestream. www.radio-metropolis.de. You'll find frustration, most ways to be. So, ich hatte es ja schon an der Anmoderation angekündigt. Es gab nicht nur in Berlin, sondern natürlich auch in vielen anderen Städten Demonstrationen gegen Knäste oder Knastspaziergänge und Neujahrsgrüße an Gefangene. Und ich habe jetzt einfach mal mehrere Berichte hier zusammengestellt und werde die der Reihe nach vortragen. Der erste ist veröffentlicht worden am 30. Dezember, also schon einen Tag vor Silvester, auf indiemedia.org, also de.indiemedia.org, und zwar aus Stuttgart. Und das heißt Spontandemonstration und Feuerwerk am Knast für ein revolutionäres Silvester 2021. Hier der Bericht. Am Abend des 29.12. versammelten sich knapp 100 Personen in Stammheim, um mit einer Spontandemonstration zum Knast zu ziehen und die Gefangenen dort zu grüßen. In einer Megafondurchsage wurde neben den sozialen Gefangenen explizit die, Faisal und die politischen Gefangenen der kurdischen Bewegung, die momentan in Stammheim sitzen, gegrüßt. Mit viel Feuerwerk und einer kleinen Pyroshow gab es einen sicht- und hörbaren Gruß an alle Gefangenen, mit denen wir etwas Abwechslung in den sonst so tristen Alltag, der sich während Corona für die Gefangenen nochmals verschärft hat, zu bringen. Im Anschluss zog die Demonstration am Oberlandesgericht, kurz auch OLG, vorbei und löste sich anschließend auf. Dabei wurde das OLG erneut eingefärbt, nachdem dieses bereits am Silvesterspaziergang 2018-19 Farbe abbekommen hatte. Die heraneilenden Bullen waren zu spät und es kam zu keinen Kontrollen. Seit bereits 32 Jahren sind Spaziergänge zum Jahreswechsel eine anhaltende Tradition, an der wir mit der Spontandemonstration anschließen wollen. In den vergangenen zwei Jahren versuchten die Bullen dies zu unterbinden und kesselten kontrollierten Leute. Dennoch ist es ihnen immer noch nicht gelungen, selbstbestimmte und kämpferische Aktionen am Knast in Stammheim zu unterbinden, wie der heutige Abend erneut gezeigt hat. Mit den Farbangriffen auf das OLG konnte hierbei nochmals ein deutlicher Akzent gesetzt werden. In diesem fanden allein im letzten Jahr zwei Verfahren gegen vermeintliche Kader der PKK und das sogenannte Vasenverfahren gegen Joe und Dee statt. Die Historie reicht bis zurück zu den großen Verfahren gegen die RAF, für die das Gebäude errichtet wurde. Damit steht es sinnbildlich wie kaum ein anderes Gebäude für die Kontinuität staatlicher Repression gegen Linke und RevolutionärInnen. Seit Jahren bereits steigt die Repression gegen uns immer weiter an und fand im vergangenen Jahr in Stuttgart mit der Inhaftierung von Findus und dem Haftstrafen von Joe und Dee vorerst einen Höhepunkt. Sich als Bewegung weiterhin kämpferisch und selbstbestimmt die Straße zu nehmen, damit die Repression ins Leere laufen zu lassen und parallel einen Umgang mit sich verschärfender Repression zu entwickeln, ist die Herausforderung, vor der wir momentan stehen. Ja. Und dann noch der Aufruf, sich generell an Silvester mit Gefangenen solidarisch zu zeigen und an Gefängnisse zu gehen. Und sie schließt mit der Parole Freiheit für alle politischen Gefangenen. Dies ein Bericht aus Stuttgart, also schon zwei Tage vor Silvester. Der nächste Bericht ist aus Tübingen. Dort gab es ein Feuerwerk am Knast. Und hier ist ein Bericht, der ist ebenfalls auf Indie Media veröffentlicht worden, auch bereits schon am 31.12. Und ich lese den kurz vor. Am 20.12.2021 1921 gelang es, einem Häftling aus dem Tübinger Knast während eines ärztlichen Besuchs zu fliehen. Wir hoffen, er kommt gut durch. Um den anderen Gefangenen in Tübingen Grüße zu schicken und ihnen ein besseres 2022 zu wünschen, waren wir am Abend des 30.12.2021 am Knast und haben mit Parolen und ordentlich Pyro ein bisschen Farbe in die Tristesse des Knastalltags gebracht. Grüße gehen raus an Ella, Lina und Dee und alle anderen politischen Gefangenen für eine Gesellschaft ohne Knäste. Dies also ein Bericht aus Tübingen. Die waren am 30.12. bereits dort vor dem Gefängnis. Der nächste Bericht kommt aus München, ist übertitelt mit Knastspaziergang am Silvesterabend, ist veröffentlicht worden am 1. Januar 2022, ebenfalls auf de in die media.org und auch den lese ich jetzt hier vor. Am Silvesterabend versammelten sich knapp 30 Personen an der JVA Stadelheim, um die Gefangenen dort zu grüßen und zogen von dort mit einer Spontandemonstration weiter zum Frauengefängnis. Begleitet von Pyro, Graffiti und lautstarken Parolen wurden folgende Grußbotschaften überbracht. Liebe Gefangene, wir als Teil der revolutionären Linken schicken euch kämpferische Grüße für das neue Jahr. Wir grüßen alle jene, deren Verbrechen es ist, zu den sogenannten VerliererInnen des kapitalistischen Systems zu gehören, die für ihre Armut bestraft werden oder hinter Gittern sitzen, weil sie es wagten, vor Elend und Krieg hierher zu flüchten. Und wir grüßen diejenigen, die gegen diese Zustände ankämpfen und für den Traum einer befreiten Gesellschaft im Knast landen. Auf der anderen Seite der Knastmauern wird an euch gedacht und nicht aufgehört, gegen das kapitalistische System zu kämpfen, welches euch einbuchtet und allen anderen den Weg für ein solidarisches Leben in Freiheit versperrt. Lasst uns auch im Jahr 2022 gegen die Verhältnisse von Armut, Gewalt, Unterdrückung, Ausgrenzung und Ausbeutung rebellieren. Friede den Hütten, Krieg den Palästen, Feuer und Flamme allen Knästen. Das der Bericht aus München von einem Knastspaziergang am Silvesterabend in München. Im Leipziger Land, laut einem Bericht vom 2. Januar 2022, gab es am frühen Abend eine kleine Schar, die vor die JVA Reges Breitingen gezogen sind und dort die Inhaftierten mit Parolen und einem Feuerwerk gegrüßt haben. Machen wir weiter mit einem Bericht aus Frankfurt am Main. Dort gab es einen Knastspaziergang und Soli-Grüße. Der Bericht wurde ebenfalls am 1. Januar veröffentlicht, ebenfalls auf de-indimedia.org und er ist übertitelt mit Fuck Prisons, Frankfurt am Main, Knastspaziergang und Soli-Grüße. Am Abend des 31. Dezember haben wir den Gefangenen der JVA Preungesheim einen Besuch abgestattet. Mit Parolen und Feuerwerk wollten wir ein Zeichen der Solidarität an alle inhaftierten Menschen schicken. Hoffentlich konnten wir die Monotonie, der die Inhaftierten ausgesetzt sind, etwas durchbrechen. Mit unserer Aktion stehen wir in Solidarität mit allen, die für eine Zukunft ohne Ausbeutung und Diskriminierung kämpfen und von Repressionen betroffen sind. Wir lassen uns nicht durch die steigenden Angriffe des Staates spalten und lassen die inhaftierten GenossInnen nicht allein. Um 18 Uhr findet am 7. Januar die Stay With Your Friends Knastkundgebung statt, um gegen die Klassenjustiz und für Solidarität mit den Gefangenen auf die Straße zu gehen. Freiheit für alle Gefangenen, Freiheit für Ella. Soweit der Bericht vom Knastspaziergang am Silvesterabend aus Frankfurt am Main. So, und jetzt wollen wir einen Neujahrsgrußbrief von einem Gefangenen vorlesen. Den haben die Criminals for Freedom veröffentlicht. Den kann man entweder auf ihrer Webseite finden oder eben auch auf de.indimedia.org. Er ist bereits am 31. Dezember veröffentlicht worden. Und die Criminals for Freedom schreiben einleitend: Nachfolgende Grußworte von dem Gefangenen Jan aus Bayreuth zum Jahreswechsel. Am 6. Januar wird sein Soli-Kreis, das ist, die haben eine Internetadresse, die heißt jamnitzer.noblocks.org, in der Kaderschmiede in Berlin in der Riegerstraße 94 eine Infoveranstaltung zum eben diesem Jamnitzer Prozess machen. Jetzt aber das Grußwort von Jan, dem Gefangenen aus Bayreuth. Liebe FreundInnen und GenossInnen, es freut mich, euch dieses Grußwort zukommen zu lassen. Und ich hoffe, euch geht es gut. Es ist schön, euch in meiner Nähe zu wissen, auch wenn ich euch aus Gründen nicht direkt mitbekomme, weiß ich, dass es genug Ohren gibt, die eure Stimmen lauschen. Ich möchte mich bei euch bedanken. Bedanken für eure Aktionen, Postkarten und Briefe. Sie geben mir den Rückhalt und die Zuversicht, auch an grauen Tagen an diesem Betonklotz zu bestehen. Denn vieles, was wir an der Institution Knast kritisieren und bekämpfen, ist gängige Praxis und Lebensrealität der Gefangenen. Zwei Besuche und zwei Telefonate im Monat, zu kleine Zellen für zu viele Gefangene. Angst vor Abschiebung im Anschluss an die lange Haftzeit, harte Sanktionen bei Arbeitsverweigerung wie weniger Einkauf oder Akkordarbeit bei einem Achtel des gesetzlichen Stundenlohns. All das ist Realität in bayerischen Knästen. Gleichzeitig wird von einer permanenten Gefahr für die innere Sicherheit und Ordnung gesprochen und dass die Mitte gestärkt werden müsse. Dies bedeutet nichts anderes als noch mehr Schutz der Kapitalinteressen, verschärfte EU-Außengrenzen, Abschiebung, Rechtsruck und damit einhergehend der Kampf gegen linke und progressive Kräfte. So sollen in die JVA Nürnberg Millionen investiert werden, aber nicht in eine menschenwürdige Unterbringung der Gefangenen, bessere Arbeitsbedingungen oder ein funktionierendes Gesundheitssystem? Nein, die Fassade und der Eingang sollen hübscher werden und das Tunnelsystem, durch das unter anderem die Gefangenen direkt vom Gericht in den Knast gebracht werden, wird ausgebaut. Die Augen der Gesellschaft sollen ja geschützt sein. Das ist der Zeitgeist. Investiert wird in die Schaffung teilprivatisierter Monumente der Abschreckung statt in bezahlbaren Wohnraum oder ein neues Projekt 31. So ist unsere Aufgabe, die Verhältnisse zu analysieren, Entwicklung zu erkennen und sie zu bekämpfen. Denn auch und gerade von hier drin glaube ich an eine hoffnungsvolle Zukunft. Eine Welt, für die es sich zu kämpfen lohnt, in Liebe und Solidarität. Dies die Grußbotschaft oder die Neujahrsgrüße von Jan, der im Augenblick in Bayreuth in Haft sitzt. Schauen wir nach Österreich. Auch dort gibt es einen Bericht, und zwar Silvester zum Frauenknast an der Justizanstalt Schwarzau. Der ist veröffentlicht worden am 2. Januar 2022, auch zu finden auf de.indimedia.org. Und hier der Bericht aus Österreich. Um an Silvester solidarische Grüße in den Knast zu schicken, versammelten wir uns am frühen Abend vor der Justizanstalt Schwarzau am Steinfeld in Niederösterreich. Dort sind hauptsächlich Frauen bzw. weiblich gelesene Personen untergebracht und nur wenige Männer bzw. männlich gelesene Personen. Es gibt dort eine Mutter-Kind-Abteilung mit knasteigenem Kindergarten und sogar ein Streichelzoo. So will sich der Staat und das Knastsystem menschenfreundlich geben. Schnell war ein paar Transpis mit Grußworten über die Innenseite der Mauer gehängt. Es trennten uns etwa 25 Meter von einem Trakt mit vergitterten Fenstern. Wir konnten Fernseher, Musik und Stimmen hören. Also zückten wir das Megafon und teilten die Gefangenen mit, was wir von der Knastgesellschaft halten. Einige Gefangene riefen uns freudig zu und feuerten unsere Parolen an. Wir waren sehr gerührt. Zum Abschied gab es noch ein wenig Musik über die Mauer. Knast gaukelt vor, soziale Kälte zu lösen, doch schützt stattdessen nur die gegenwärtigen kapitalistischen, rassistischen und patriarchalen Verhältnisse. Wir sind unserer Konflikte enteignet. Die Kontrolle behält der Staat und dessen Antwort ist immer Strafe, anstatt sich um Lösung zu bemühen. So bleiben unsere Konflikte nicht nur ungelöst, sondern multiplizieren sich zu einer Kettenreaktion weiterer Probleme. Wir wollen keine modernen, kinderfreundlichen Knäste. Wir wollen gar keine Knäste. Patriarchat zermalmt Staat und Knast auf dem Schrottplatz der Geschichte für eine Welt fernab der bestehenden Verhältnisse. Dieser Bericht aus Österreich von einem Silvester beim Frauenknast-Aktion in der Justizanstalt Schwarzau in Niederösterreich. Get it. Ihr hört Radioaktiv Berlin, unsere erste Ausgabe im neuen Jahr 2020. Wir blicken zurück auf die Silvester zum Knast-Demos und wir beschäftigen uns mit Gefängniskritik und Soli-Aktionen für Gefangene, die Menschen kreuz und quer durchs Land gemacht haben. Ihr habt dazu in der ersten Hälfte der Sendung einiges gehört. Nach der nächsten Musik wollen wir einen Artikel dokumentieren, alleingelassen hinter Gittern aus der Tageszeitung Junge Welt, der bereits im November vergangenen Jahres erschien und die Situation von, sage ich mal, eher reformistischer Seite her aus beleuchtet. Aber auch das finden wir wichtig, diese Position zu kennen und sich damit auseinanderzusetzen. Also jetzt noch ein wenig Radau und dann kommt dieser Artikel. We'll be right back. Wir haben ja jetzt in den Berichten über die ganzen Soli-Aktionen für Gefangene und gegen Knäste auch hin und wieder mal kleine Einblicke hören können, was denn der Alltag in Gefängnissen ausmacht. Und ich wollte jetzt hier nochmal einen Artikel dokumentieren, der bereits am 3. November 2021 in der Tageszeitung Junge Welt erschienen ist. Die haben damals eine Schwerpunktseite zu Gefängnissen gemacht. Und ich wollte einfach mal ein paar aktuelle Zahlen, Statistiken, Daten und auch Eindrücke vermitteln, was denn Alltag für viele Menschen, nämlich für 59.056 Gefangene laut Statistischem Bundesamt derzeit der Stand sind. Und der Artikel heißt Alleingelassen hinter Gittern, der Autor ist Markus Bernhard. Alleingelassen hinter Gittern, Fachleute stellen Knastsystem auf den Prüfstand, Debatte um Alternativen, Hamburger Senat setzt zur Suizidprävention auf Radios und TV-Geräte. Isolation, Einsamkeit sowie mangelnde Betreuungs- und Resozialisierungsangebote. Die Situation in deutschen Justizvollzugsanstalten, JVAs, spitzt sich immer weiter zu. Insgesamt 59.056 Gefangene und Verwahrte befinden sich laut dem Statistischen Bundesamt zum Stichtag der Erhebung am 30. Juni diesen Jahres, also das war das Jahr 2021, in der Bundesrepublik in Haft. Vor allem wegen der Corona-Pandemie hat sich die Lage der Inhaftierten nachhaltig verschärft. So kam es im Rahmen der Pandemiebekämpfung verstärkt zur Einschränkung von Besuchen und Kontakten. Mängel bezüglich der Gesundheitsversorgung in Haftanstalten und reduzierte Sozialarbeit trugen außerdem dazu bei, dass sich viele Gefangene im Stich gelassen fühlen. Das führte vielerorts zu einem Anstieg der Suizide von Inhaftierten, mehr Aggressionen in den Haftanstalten und einem verstärkten Drogenkonsum hinter Gittern, der von den Verantwortlichen im Justizapparat nicht selten bestritten wird. Allein in Hamburger Justizvollzugsanstalten kam es in der bisherigen Corona-Zeit 2020 und 2021 bisher zu 10 Selbsttötungen. Wie der rot-grüne Hamburger Senat jüngst auf eine Anfrage der dortigen Linksfraktion hin erklärte, wurden aufgrund der Pandemie im Sinne der Hafterleichterung alle Hafträume in der Aufnahmequarantäne mit einem Radiogerät ausgestattet. Ansonsten würden als Ausgleich für die Corona-bedingt eingeschränkte Sport- und Freizeitprogramme im Rahmen der Suizidprophylaxe in besonderen Fällen, Zitat, den gefährdeten Gefangenen zur Stabilisierung TV-Geräte zur Verfügung gestellt, Zitat Ende. Für Kanjo Özdemir, die justizpolitische Sprecherin der Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft, ist derlei nicht nachvollziehbar, Zitat, obwohl sich die Lebensumstände der Gefangenen aufgrund der Corona-Pandemie dramatisch verändert haben, hat die Justizbehörde keine spezifischen Maßnahmen zur Suizidprävention ergriffen, kritisierte sie. Wesentliche Pfeiler der Suizidprophylaxe seien weggefallen, etwa Freizeit- und Kontaktmöglichkeiten. Dennoch habe es keine ausgleichenden Angebote gegeben. Zitat, insbesondere die psychischen Belastungen, die mit der Aufnahmequarantäne, also der 14-jährigen Isolation zu Haftbeginn einhergehen, wurden offensichtlich verkannt. Zumindest blieb die einzige Antwort auf diese Situation die Ausstattung der Hafträume mit Radios, monierte die Abgeordnete in einer Mitte Oktober veröffentlichten Erklärung. Unterdessen mehren sich unter Experten Diskussionen, die eine radikale Neuaufstellung des Knastsystems einfordern. Zitat, das Zellengefängnis ist inhuman und muss abgeschafft werden, stellte der 1947 geborene Autor und anerkannte Haftexperte Klaus Jünschke, der selbst aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Roten Armee-Fraktion RAF mehr als 16 Jahre einsaß, Anfang September in Berlin auf der 2. Europäischen Konferenz zur Gesundheitsförderung in Haft klar. Jünschke verwies dabei unter anderem auf die Paragraphen 3 in der Landesvollzugsgesetzen zur Gestaltung des Vollzugs, in dem festgeschrieben steht, dass, Zitat, das Leben im Vollzug den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich angeglichen werden sollte. Schädliche Folgen des Freiheitsentzugs seien entgegenzuwirken. Außerdem sei der Vollzug darauf auszurichten, dass er dem Gefangenen hilft, sich das Leben in Freiheit wieder einzugliedern. Zitat Ende. Auch in Gremien der UNO und des Europarats gibt es inzwischen Unterstützung für diese Forderung nach Abschaffung der Zellengefängnisse, betonte Jünschke und verwies auf einen bereits im Jahr 2011 veröffentlichten Report des Sonderberichterstatters der Vereinten Nationen für Folter, Juan Ernesto Mendes, indem er zu dem Schluss kam, dass mehr als 15 Tage Einzelhaft als Verstoß gegen die UN-Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafen gelten sollten. Auch das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe, abgekürzt heißt das CPT, sei der Meinung, dass die maximale Dauer 14 Tage nicht übersteigen und vorzugsweise darunter liegen sollte. Jünschke wies außerdem darauf hin, dass die beste Kriminalpolitik eine gute Sozialpolitik sei. Dass also ein eher reformistischer Ansatz, wie Gefängnisse weiter in die Zukunft der bürgerlichen Gesellschaft gerettet werden könnten, indem sie vergleichsweise humaner werden würden. Wir haben ja in vielen Beiträgen hier gehört, dass das abgelehnt wird von gerade Menschen, die sich sehr vehement gegen Knäste aussprechen und dort eben auch Demonstrationen und Aktionen machen. Aber um die ganze Bandbreite der oder Spannbreite der Debatte mal deutlich zu machen, fand ich diesen Artikel ganz hilfreich, denn viele Probleme, die angesprochen werden, sind sich sowohl Reformerinnen als auch die Abolitionistinnen einig. Nur die Frage des Umgangs damit ist eine gesellschaftliche und natürlich auch eine Frage, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Und in dieser Sendung hier, Radioaktiv Berlin, haben wir oft den gefangenen Radiojournalisten Mumia Abu-Jamal zu Wort kommen lassen. Der hat ja schon eine Menge in beiden Diskussionssträngen dazu beigetragen und wollen wir es an dieser Stelle dabei belassen. Ich wollte einfach mal diesen Artikel dokumentieren aus der jungen Welt. Ich sage es nochmal, der ist erschienen am 3. November 2021 und heißt Alleingelassen hinter Gittern. Der Autor war Markus Bernhard. Könnt ihr garantiert im Netz finden, wenn ihr den nochmal lesen wollt. Da waren auch noch weitere Artikel, weil sie eine Schwerpunktseite an dem Tag zu Gefängnissen in Deutschland gemacht haben. Also gab es auch noch Interviews und weitere Hintergrundartikel. Rock'n'Roll. Fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight, fight So, mit dieser friedlichen und harmonischen, munteren Weise wollten wir euch nochmal auf das Jahr 2022 einstimmen, denn nicht anders als die Vorjahre wird es wahrscheinlich weiter starke Widersprüche zwischen den Interessen derer geben, die gerne Kapital in großen Mengen anhäufen und dafür über Leichen gehen, und denjenigen, die das nicht wollen und sich dem zur Wehr setzen. Die ganze Situation in der Pandemie macht die Dinge nicht einfacher. Und es gibt nicht wenige Linke, die meinen, man sollte sich mehr mit der Corona-Politik der Bundesregierung auseinandersetzen. Ich denke, auf eine Art ist das richtig, auf eine andere Art passiert das aber permanent. Wenn wir uns zum Beispiel die Beiträge aus dem vergangenen Jahr anschauen oder anhören, die in dieser Sendung gelaufen sind, permanent kämpfen Leute gegen Verschlechterung ihrer Lebensstandards oder manchmal auch für eine Verbesserung dergleichen. Und alles das ist gezeichnet von Corona und von Repression und vor allen Dingen von dem ungebrochenen Willen, egal welcher Regierung, die Interessen der Konzerne, also derjenigen, die wirklich die Macht in diesem Land haben, durchzusetzen. Und das wird alles vielleicht ein bisschen abgefedert, aber das grundsätzliche Spiel Profit und Wachstum und Steigerung um jeden Preis, das wird allen Lippenbekenntnissen zum Trotz in der Realität nicht in Frage gestellt. Und so lange werden sich Menschen immer dagegen wehren. Und ich denke, das wird uns 2020 genauso begleiten wie all die anderen Jahre, die wir diese Sendung gemacht haben. Wir hätten heute auch gerne noch eine aktuelle Kolumne von Mumia Abu-Jamal hier vorgespielt. Das wird uns nicht gelingen, denn wir haben sie gerade nicht. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass am kommenden Samstag, das ist der 8. Januar, die Rosa-Luxemburg-Konferenz stattfinden wird. Dort wird es eine spezielle Grußbotschaft von ihm geben, als auch von Mike Africa, der mit ihm bei Prison Radio arbeitet, allerdings nicht in Haft, so wie Mumia. Obwohl Mike Africa als Kind in Haft geboren ist, er ist das Kind von politischen Gefangenen aus den 1970er Jahren. Und die beiden werden dort reden, circa um 15 Uhr, wenn ich es richtig verstanden habe. Und die Rosa-Luxemburg-Konferenz findet dieses Jahr ja nicht in Präsenz statt, erneut, wie bereits im vergangenen Jahr, wegen Corona ins Internet verlegt. Den Livestream findet ihr auf der Webseite der Tageszeitung Junge Welt, einfach jungewelt.de eingeben und da findet ihr alle Infos, um auf den Livestream zu geraten. Also wie gesagt, Mumia Abu-Jamal heute nicht in dieser Sendung, aber am kommenden Sonnabend im Livestream der Rosa-Luxemburg-Konferenz. Ich glaube, circa ab 15 Uhr, und auch andere Leute aus den USA werden dort zur Gefängnissituation und Gefangenenkämpfen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen generell reden. Soweit heute von mir hier diese Sendung. Wer das Ganze nochmal hören will, kann es in ein paar Stunden auch auf unserem Podcast tun. Den findet ihr auf der Webseite radioaktivberlin.nostate.net. Könnt ihr gerne auch mal weitergeben an Freundinnen, Freunde, Bekannte oder in euren Netzwerken des Vertrauens teilen. radioaktivberlin.nostate.net. Dort alles zu dieser Sendung und noch mehr. Gut, mein Name ist Markus. Ich verabschiede mich. Bleibt dran, hier geht's weiter im freien Radio Berlin-Brandenburg. Und wir können uns, sofern ihr das wollt, in 2 Wochen hier mit einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin wiederhören. Ansonsten macht's gut, bis denn und tschüss. Hi. Yo, P-Show, this is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioaktiv Berlin. Radioaktiv Berlin, you already know. Free them all, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. P-Show. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather, and an African-American. I live in the fastest-growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal. welcome to the gulag of the red, white and blue. Gotta keep up with the Chinese slaves, so hard labor for you. Push-ups on command, long march is shaved.